Dunkelheit, fernes Leuchten zerreißt der Seelen Einsamkeit. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Jähe Blitz, Donner grollend naht heran, strahlend grau erscheint die Welt in diesem Bann. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Das Herz voll Heldenmut, gestellt durch Schmerz, durch Hitze, Schweiß und Feuerglut. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Durch Weiten in eisiger Hand, starre Wipfel der Nacht zugewandt. Durch Fernen ein Sehnen uns trägt, in stürmischen Zeiten durch schneekarges Land. Tiefes Schweigen, Kälte, Schnee und Dunkelheit, stilles Klagen zerreißt der Seelen Einsamkeit. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt, sturmgeweihtes Land. Osten fällt.